kannst nicht von dem einen zu dem anderen Ende reisen. Zwei von den Sternzeichen, doch ich trage diese 13 eingebrannt in meinem Rücken. Meinen Rückenmark. Viele von den Menschen denken, dass ich es nicht sehe. Ich blick mit meinen Augen. Tief in deine Seele leuchtet, hält sind sie am Himmel, doch so kalt ist ihr Dasein. Ich will zu den Sternen, um für immer dort zu bleiben. Einen Platz will ich mir suchen, mitten an dem Firmament. Auf der Erde gibt es Krieg, doch dort oben, wo es brennt, ist die Wärme unserer Sonne ein seltenes Geschenk. Durch die Kälte dieser Atmosphäre trägt kein Funken Wärme in den letzten Winkel des unendlich weiten Raum. Hör, wie meine Stimme sich vereint mit meinem Sound und begleite mich ein Stück auf meinem Weg über den blauen Planet, bevor ich wieder gehe. Leerer, kalter Raum im tiefen All und die Sterne funkeln hell. Bevor sie fallen, ich gebe meine Stimme hoch, um sie zu loben. Doch währenddessen fallen sie alle zu Boden. Leerer, kalter Raum im tiefen All und die Sterne funkeln hell. Bevor sie fallen, ich gebe meine Stimme hoch, um sie zu loben. Doch währenddessen fallen sie alle zu Boden. Vor vielen tausend Jahren wurde ich auf dieser Erde ausgesetzt, um hier zu leben. Doch ich wehre mich dagegen, mein Dasein hier zu fristen zwischen all den Lebewesen, die bestehen aus dem Staub der Sterne, die damals erglühten. Wie lang soll ich noch büßen, bis die Strafe mal verfällt? Ich will rebellieren gegen alles auf der Welt. Doch was mich hier noch hält, ist die Hülle mit dem Fleisch. Eingesperrt in diesem Körper bin ich auf die Lebenszeit. Wenn der Zeitpunkt langsam naht, bin ich dafür bereit, meinen Körper zu verlassen. Nur mit meinem Geist, um meinen Platz dann einzunehmen. Hoch am Himmel zählt. Von oben blicke ich herab auf diese verdorbene Welt. Und alle die Menschen, die leiden, sie leiden noch länger, bis der nächste Stern vom Himmel fällt, um ihre Lasten zu ertragen. Eine Belastung ist es euch, um sich zu haben. Jede Sekunde, in der ihr atmet, leerer, kalter Raum im tiefen All. Die Sterne funkeln hell. Bevor sie fallen, ich gebe meine Stimme hoch, um sie zu loben. Doch währenddessen fallen sie alle zu Boden. Leerer, kalter Raum im tiefen All. Und die Sterne funkeln hell. Bevor sie fallen, ich gebe meine Stimme hoch, um sie zu loben. Doch währenddessen